Heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Rind. Ach, wie gut, dass niemand... Was? Moment, hab ich das gerade gesagt? Nochmal. Heute back ich, morgen sau ich, über... ganz ruhig, Rumpelstilzchen. Ganz ruhig. Jetzt nochmal ganz vorsichtig von vorne. Heute lach ich. Ey, was soll der Scheiß? Wie soll man hier in Ruhe finstere Pläne schmieden, wenn ständig alles schief geht? Hä? Ach, macht euren Dreck alleine. Jeden Tag immer dieselbe Leier. Rumpelstilzchen hier, Rumpelstilzchen da und dann immer diese dämliche, neureiche Müllerstochter. Ständig jammert sie mir mit ihrem scheiß goldenen Stroh die Ohren voll. Da muss man doch verrückt werden. Ich brauche mal eine Pause. Kann nicht mehr. Etwas ist faul im Märchenland. Und damit meine ich jetzt kein Obst. Irgendetwas stimmt nicht. Aber was? Die Märchenrevolution. Demnächst bei Hörtalk, der Community für Hörspielmacher.